ins Gras gebissen. Da kommt Rufus der Genetik und sagt zu ihr: Oh, die Dancer hat ins Gras gebissen. Lady, was willst du haben? Regemoor mit Ketchup! Rufus sagt: Ich hole meine Alte und werde dich vom Boden aufsammeln. Gesagt, getan, die Alte Hai. Prist, rist. Und sie spricht: Hey, was machst du da? Regenwurm mit Ketchup! Ameisen mit Dreck in Senfsoße. Sexy auf der Map in Magma 2 Dunking. Und jedes Monster will sie! Das waren wohl zu viel. Sexy für diesen Ab. Dieser Monster. Dieser Monster. Dieser Monster. Sie ist zu sexy für diesen Ab. Die muss Sex gelegt werden.